Am Abend diesen ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie euch der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem sei sie verweigert. Jesus und Thomas. Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht die Male der Nägel in seinen Händen sehe und wenn ich meine Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deine Finger aus. Hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Soweit der Text, den ich so am Anfang stellen möchte als Grundlage der Predigt für heute. Jesus begegnet also zum ersten Mal seinen Jüngern nach der Kreuzigung. Und ich möchte mit euch versuchen, ein bisschen drüber nachzudenken, wie geht Jesus mit seinen Jüngern um? Also ich habe mal so für mich ein bisschen definiert, die Jünger, das war so die erste Gemeinde, die allererste Gemeinde nach der Kreuzigung. Das waren zunächst mal die 11 Jünger. Ist ja ganz interessant, dass da einer gefehlt hat. Und ihr könnt es natürlich auch bestimmt gut verstehen, dass ich mich da besonders identifizieren kann mit dem Thomas, der da gefehlt hat. Der ist auch noch Zwilling, so wie ich. Also und dann habe ich mir auch gedacht, naja, ich kann das schon verstehen, dass er gesagt hat, na, das will ich schon selber gern sehen. Die Geschichte, die behalten wir jetzt einfach mal im Hinterkopf. Und bei allem, was ich euch heute erzähle, könnt ihr gerne versuchen, immer mal zu überlegen, wie hat Jesus das damals mit seinen Jüngern gemacht. So, wir machen jetzt einen geistlichen Sprung. Hat jemand noch eine Idee, worum es in meiner letzten Predigt bei euch ging? Das sind immer die gemeinen Fragen, auf die freue ich mich am allermeisten. Ja, das war die vorletzte, sehr gut. Na, vielleicht warst du nicht da, vielleicht war es ja für dich die letzte, also ist okay. Es ging um eine lebendige Gemeinde und wie man zu einer lebendigen Gemeinde kommt. Und ich möchte heute quasi die Fortsetzung dazu ein bisschen mit euch durchdenken. Ich möchte gerne mit euch über eine lebendige Gemeinde sprechen und über das Thema Engagement in der Gemeinde, in meiner Gemeinde. Das gilt für jede, das gilt natürlich auch für Treffpunkt 7, das kann aber jede andere Gemeinde, glaube ich, auch sagen. Und ich stelle so, es klingt so, kann man gut qualifizieren, die Frage nach der emotionalen Beziehung zu meiner Gemeinde. Also eine Adventgemeinde, eine Gemeinde, eine Kirchengemeinde, natürlich auch eine Adventgemeinde, die sollte funktionieren. Das sollte eigentlich alles rundlaufen, da soll man sich wohlfühlen. Wir haben ja mal Befragungen gemacht. Ihr könnt euch jetzt bestimmt denken, was da alles sollte. Ne? Das sollte alles klappen, das sollte auch jemand da sein, das sollte man sich wohlfühlen. Es sollte, und ich bin jemand, der sehr funktionell denkt, es sollte funktionieren. Wie funktioniert eine Gemeinde? Ich glaube, das Allerwichtigste, jetzt auf einer technischen Ebene zu sagen, sind das engagierte Mitarbeiter oder Mitglieder. Jetzt ist es mir schon rausgekommen, das mit den Mitarbeitern, weil da habe ich später ein ganz spannendes Experiment mit euch vor. Und weil ja vielleicht nicht alle da waren, weil es schon so lange her ist. Das letzte Mal habe ich mit euch über lebendige Gemeinde gesprochen. Ich habe mir jetzt halt einen anderen Namen ausgesucht. Ich möchte es fortsetzen und sage heute funktionierende Gemeinde. Und beim letzten Mal bei der lebendigen Gemeinde haben wir über diese Zusammenhänge gesprochen. Vielleicht erinnern sich die ein oder anderen von euch daran. Und da ging es darum, dass wir festgestellt haben, damit sich jemand engagiert, braucht es, dass er Ziele hat, dass er sich interessiert, dass er motiviert ist, dass er Perspektive hat, dass er sich's auch zutraut und dass er sich dann erst dann wirklich engagiert. Und das gilt, glaube ich, für jeden. Und das gilt natürlich in der Gemeinde. Und das letzte Mal, jetzt haben wir auch, habe ich noch rot eingeklappt, das ist die Originalfolie, die ich mir aufgehoben habe. Engagement, da habe ich drei Fragen gestellt: Wofür will ich mich einsetzen, was will ich bewirken und für was und hinter was stehe ich? Um dieses Engagement geht es mir heute. Und jetzt wird es spannend, jetzt wage ich mit euch ein Experiment. Es gibt eine Unternehmensberatungsfirma, die relativ groß ist, weltweit tätig, und die analysiert Mitarbeiterengagement in Firmen. Also in mittelständischen, großen, kleinen Firmen, ganz gemischt. Und die machen eine sogenannte Motivationsstudie oder die Daten zum Mitarbeiterengagement. Und ich möchte mit euch mal wagen, eine Brücke zu schlagen, zu überlegen, kann man Daten aus Deutschland, die für Firmen gelten, kann man die übertragen auf eine Gemeinde? Vielleicht seid ihr jetzt irgendwie neugierig oder schockiert. Lasst euch mal überraschen. Ich finde es ganz interessant. Also es gibt, zeige ich euch mal die Studie, Daten zum Mitarbeiterengagement in Deutschland von 2004. Und zwar haben die getestet, wie engagiert arbeiten die Leute. Die haben drei Kategorien haben sie gemacht. Es gibt also bei denen laut Definition Leute, die sind emotional an ihren Arbeitsplatz gebunden. Das sind die, die engagiert sind. Also die Leute, die was machen. Dann gibt es Leute, die gehen und wenn man ihnen was sagt, die kommen und wenn man ihnen was sagt, dann machen sie es. Und die machen genau das, was man ihnen sagt, nicht mehr und nicht weniger. Die machen so Dienst nach Vorschrift. Und dann gibt es welche, die kommen zwar, haben aber innerlich gekündigt. Also die haben also überhaupt keine emotionale Beziehung mehr zu ihrem Arbeitgeber. Also diese drei Gruppen gibt es. Jetzt mache ich es mal nicht zu schweinen, das sind die Daten, die ausgewertet wurden. Das ist die Grafik von 2004. Seit drei Tagen, glaube ich, sind die Daten von 2005 veröffentlicht, aber noch keine Grafik. 2004 und 2005 sind absolut identisch. Also das Erschreckende an dieser Studie ist, genau 13%. 13% haben eine hohe emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber, zu ihrer Firma, zu dem, was sie machen sollen. Also knapp 70%, 69% ist Fußvolk, Indianer, Dienst nach Vorschrift. Die machen, was man ihnen sagt, aber nicht mehr und nicht weniger. Und 18% sind also kurz vor der Sabotage der Firma, die haben also innerlich gekündigt, denen ist quasi alles wurscht, die halt innerlich gekündigt haben. Die haben das ganz freundlich formuliert, die haben gesagt, die haben keine emotionale Beziehung zu ihrem Arbeitgeber. Jetzt sind das natürlich Firmen und wir sind ja Gemeinde und was soll denn das? Ne? Ich habe mich mal mit einigen Leuten, die in der Adventgemeinde auch Verantwortung tragen, in verschiedenen Positionen unterhalten und die sagten mir, weißt du was, ich habe den Eindruck, in unseren Gemeinden sind die Zahlen genau gleich. Und das habe ich mir gedacht, das finde ich spannend, darüber will ich mit euch nachdenken. Also jetzt könnte man natürlich auch eine Umfrage machen und sagen, in dieser Adventgemeinde, wie viele Mitglieder der Gemeinde haben eine hohe emotionale Bindung an die Gemeinde? Wie viele haben eine geringe und wie viele haben gar keine? Das kann man jetzt für Treffpunkt 7 machen, dann kann man das in ganz Nürnberg machen, in ganz Deutschland. Ich finde es spannend. Also ich habe mit einigen gesprochen, die auch Gemeindeleiter sind von anderen Gemeinden, die sagten, also wenn ich mir das Engagement in meiner Gemeinde anschaue, von den Zahlen, das kommt ungefähr hin. Fand ich interessant. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich höre jetzt nicht auf, sondern ich mache weiter. Die haben nämlich nicht nur diese Daten erhoben. Und wie gesagt, 2005 sind exakt genau die gleichen Werte wieder rausgekommen wie 2004. Entweder die haben einfach nur die Fragebögen umgeschrieben oder die haben wirklich befragt. Aber ich glaube, so viel hat sich wohl wirklich nicht geändert. Okay, dann haben sie, und das fand ich ja ganz sinnvoll, sich überlegt, hier ist es erstmal, genau, ich war jetzt einen Schritt zu schnell, Definition, Engagement, was heißt das eigentlich? So haben sie es definiert, eine emotionale Bindung zu der Aufgabe und zum Arbeitsumfeld, im Zweifel sogar zum Arbeitgeber. Wir können das bestimmt für die Gemeinde auch übersetzen, wenn wir das wollen. Und dann haben sie noch festgestellt, viele betriebswirtschaftliche Fakten haben sie festgestellt, aber einen Punkt habe ich mal rausgenommen, weil ich den auch für uns interessant finde. Die Leute, die eine hohe emotionale Bindung haben, die tun wirklich was. Also die strengen sich richtig an, die machen was, die überlegen sich Dinge und die tun was für den Erfolg. Und da ist mir gleich wieder aufgefallen, das heißt, scheinbar haben die ihr Ziel. Also um Erfolg zu haben, muss ich ja ungefähr wissen, was ich will. Ne? Wo ich hin will, was ich erreichen will. Okay. So, und dann haben sie diese Firma heißt The Gallup Organization und von denen kommen die Daten und da ist auch das Copyright. Also gut, habe ich hiermit erwähnt. Dann haben sie die Leute, die so wenig emotionale Beziehung haben, die haben sie gefragt, warum eigentlich? Die Daten sind in anderen Ländern unterschiedlich. In Deutschland schaut es ziemlich schlecht aus, international verglichen. Und dann haben sie gefragt, ja, warum seid ihr so schlecht motiviert in euren Firmen? Hauptgründe, es mangelt an Anerkennung für Lob für gute Arbeit. Dann haben sie gesagt, in dem Unternehmen interessiert sich für mich als Mensch gar keiner. Ich muss da irgendwie bloß funktionieren, scheinbar bin ich austauschbar. Ich interessiere keinen, keiner interessiert sich für mich. Das sind ja Sachen, die man ja so nicht unbedingt erwartet hätte vielleicht. Dann einer der wichtigen Gründe ist, dass die Leute in ihrer Entwicklung zu wenig gefördert werden oder sich zumindest so zu wenig gefördert fühlen. Dass es kein regelmäßiges Feedback über die persönlichen Fortschritte gibt. Dass keiner nach ihrer Meinung fragt, also es gibt irgendwelche Probleme. Und dann, das Problem ist am Ende an meinem Arbeitsplatz und entscheidend tut es ein ganz anderer, der damit gar nichts zu tun hat, mich fragt keiner. Das frustriert die Leute. So. Und das ist dann noch der letzte Grund, dass sie einen Job machen müssen, der ihnen überhaupt nicht liegt. Also bei größeren Firmen ist es ja so, dass es da hoffentlich verschiedene Arbeitsaufgaben gibt, verschiedene Jobs. Und viele sagen, ich habe zwar einen Job, aber das, was ich mache, das ist eigentlich nicht meins. Und dann macht es auch keinen Spaß. Okay. So, und jetzt mein Experiment, jetzt gehen wir mal die Punkte durch und fragen uns, Tipps ist auch bei uns. Also ich möchte jetzt nicht, also einige von euch sind ja irgendwie unternehmerisch tätig, ne? Da gibt es ja auch Leute, die sind Arbeitgeber und so, die interessiert es vielleicht eh oder die Leute, die Verantwortung haben, aber wir wollen ja mal schauen in unsere Gemeinde. Kann man da irgendwie was sich überlegen? Es mangelt an Anerkennung für Lob und gute Arbeit. Ich zeige euch einfach mal, was mir dazu eingefallen ist und ich lade euch ein, drüber nachzudenken, was euch dazu einfällt. Das Erste, was mir eingefallen ist, wen soll ich denn loben und für was überhaupt? Und warum? Und ich meine, warum soll ich denn den anderen loben? Ich meine, die Frage wird jetzt öfter aufkommen, wer soll denn dafür überhaupt zuständig sein? Bin ich dafür zuständig, den anderen zu loben? Das ist doch nicht mein Job, dafür bin ich nicht verantwortlich. Das sind so die Antworten, die mir eingefallen sind. Den anderen zu loben? Nächster Punkt. Niemand im Unternehmen, also ich wollte es schon umschreiben, ich lasse mal so stehen, niemand in der Gemeinde interessiert sich für mich als Mensch. Also was mir eingefallen ist als Erstes, ich kann mich ja nicht um jeden kümmern. Ne? Also es geht ja nicht. Also sorry, es sind viel zu viel. Ich meine, jetzt, es gibt ja noch Größe, aber ich kann mich nicht um jeden kümmern. Und dann ist mir echt auch von Menschen, ich soll mich um den Menschen kümmern. Menschen sind schwierig, finde ich. Also da ist irgendwie jeder anders. Das finde ich kompliziert. Mit Funktionen, das lässt sich vielleicht der managen. Ne? Also du machst das Frühstück, du räumst die Stühle auf, du kochst deinen Kaffee, damit komme ich klar, das kann ich organisieren. Menschen finde ich total kompliziert, das ist schwierig. Ich soll mich für den Menschen interessieren. Naja, scheinbar. Und dann ist mir wieder eingefallen, wer ist halt überhaupt zufrieden? Wer ist dafür zuständig und wer ist dafür verantwortlich? Also ich war ganz schnell, ich wusste sofort, wer es nicht ist. Also ich nicht. Niemand in der Gemeinde interessiert sich für den Menschen. Aber wahrscheinlich, naja, das auf uns zutrifft. Zu wenig Förderung der individuellen Entwicklung. Also bei einer Firma kann ich mir das ja noch vorstellen. Da gibt es ja so eine Hierarchie. Ne? In der Firma gibt es also hoffentlich jemanden, der sich ums Personal kümmert und der überlegt sich, welche Qualifikation brauchen meine Mitarbeiter und wie kann ich das fördern, wie bringe ich das denen bei und dann fördere ich die individuelle Entwicklung. Aber in der Gemeinde, was soll denn da gefördert werden in der individuellen Entwicklung? Also ist das doch nicht der Job der Gemeinde. Um was sollen wir uns noch alles kümmern? Ich meine, irgendwann muss ja mal genug sein. Das sind so meine Gedanken, die mir eingefallen sind. Die wirklich mir eingefallen sind. Also das sollen keine versteckten Vorwürfe gegen irgendjemanden sein. Das sind wirklich meine Ideen. Dann, wie soll denn das funktionieren? Also Individuen fördern. Zählt ja mal durch. Jeder von euch hat auch andere Interessen und will sich anders entwickeln. Wie soll denn das eine Gemeinde fördern? Funktioniert doch gar nicht. Und dann natürlich wieder die berühmte Frage, die taucht jedes Mal auf. Wer soll denn dafür überhaupt zuständig sein? Da muss ja einer für verantwortlich sein. Gerade jetzt wird es langsam eng. Wer ist dafür verantwortlich? Im Zweifel der Gerd. Aber ich wollte es nicht dazu schreiben. Kein regelmäßig Feedback über die persönlichen Fortschritte. Also in der Firma kann ich das auch wieder verstehen. Ne? Da beobachtest du da eine Pappenheimer und siehst der eine macht irgendwie immer das Gleiche falsch und irgendwann macht das wenig auch falsch, gehst hin, klopfst auf die Schulter. Super. Wird besser. Ne? Du machst nur noch 35 Fehler pro Stunde, nicht mehr 70. Das ist ja Feedback, oder? Regelmäßig auch noch, das ist ja. Da müsste ich den anderen ja noch viel besser kennen. Also wenn ich eine Veränderung sehen will, dann muss ich ja irgendwie zumindest wissen, Zustand vorher, kurz danach und jetzt. Ich kenne ja gar nicht alle, es sind ja viel zu viele. Und dann, ne, da heißt es ja Feedback, regelmäßiges Feedback. In dieser Studie wurde auch erwähnt, dass die Leute kritisiert werden wollen. Tatsächlich, war überrascht. Also die Mitarbeiter wurden befragt und sie sagen, die wollen im Prinzip auch zusammengeschissen werden, wenn es nicht klappt. Feedback ist ja erstmal neutral, ne? Regelmäßig, Feedback, persönliche Fortschritte. Wenn es keine gibt, dann wollen die auch ein Feedback. Aber wir als Gemeinde, wenn das Feedback nicht positiv ausfallen würde, soll ich den anderen kritisieren? Dann mache ich mir bloß Ärger. Erstens, sie machen mich unbeliebt. Zweitens, verärgere ich ihn. Drittens, na, mache ich nicht. Und dann vor allen Dingen regelmäßig und das mit jedem, unmöglich. Der Aufwand wäre riesig. Also, schwierig. Und dann natürlich, ne? Wer soll da zuständig sein? Und wer ist dafür verantwortlich? So, zwei Punkte hatten wir noch, die stehen da nochmal drauf. Die Meinung des Gemeindemitglieds findet im Gemeindealltag bei Problemlösungen kein Gehör. Trifft bestimmt auf größere Gemeinden mehr zu als auf kleinere, weil da kennt man sich besser. Aber die Meinung aller Mitglieder, also zu viel Köche verderben schon den Brei, ne? Ist ja klar, sind wir uns einig, oder? Wenn da jetzt jeder mitredet, was soll denn da rauskommen? Und dann, ich meine, wenn da jeder mitredet, die anderen haben die überhaupt Ahnung. Also im Zweifel nie so viel wie ich. Und alle Fragen kann ich eh nicht. Also das schaffe ich nicht. Das sind viel zu viel. Und bis da jeder durch ist, wenn man immer jeden fragen, da brauchen wir nie mehr was verändern. Das ist ja schlimmer als große Koalition. Und dann schon, wie oft wurde ich davon enttäuscht? Alle gefragt und dann kommt doch nichts raus. Ich mache nicht mehr. Also, da kommt Gerd Satz wieder. Er ist dafür zuständig und verantwortlich, na, immer der Gemeindeleiter, ne? So, jetzt kommt der letzte Punkt. Dann habe ich euch schon fast zu Ende gequält. Ich mache was mir nicht liegt. Jetzt soll man auch noch jeden das machen lassen, was er will. Dabei ist es ja schwierig, überhaupt die Ämter zu besetzen, ne? Also es gibt ja eigentlich keine Warteliste, glaube ich. Gibt es Wartelisten für Ämter bei euch? Bei uns? Schwierig, ne? Sehr froh, wenn man überhaupt irgendwie die Grundfunktionen besetzen kann. Und dann auch noch fragen, ob dir das wirklich hundertprozentig liegt, ne? Wenn man halt jetzt dann halt Diakon braucht. Und dann, woher soll ich wissen, was wem 100% liegt? Das weiß der ja selber nicht. Und wenn der das nicht weiß, ich meine, irgendwie die Entwicklung des Einzelnen fördern, der soll doch schauen, wo er zurechtkommt, oder? Also, na, das waren so meine Gedanken. Und dann überhaupt, wer soll dafür zuständig sein? Das waren so die Gedanken, die ich mir gemacht habe zu dieser Studie. Das Ergebnis ist für manche erschreckend, manche denken, ich habe es genauso erwartet. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob man das übertragen kann, ob ihr den Eindruck habt, so eine Umfrage, die man in einem Betrieb machen kann, was hat die mit der Gemeinde zu tun? Keine Ahnung, vielleicht denkt ihr ja da ganz kritisch, vielleicht denkt ihr, das hat was damit zu tun. Ich persönlich habe mich ja schon geoutet. Ich glaube schon, dass es da so einen Zusammenhang gibt, dass es immer so Gruppen gibt, wo manche mehr oder weniger emotional dabei sind. Und wenn ich mich emotional nicht damit identifiziere, dann werde ich einfach mich auch nicht so gut einbringen wollen. Natürlich kann ich nicht, ne? Weil ich habe ja keine Zeit. Das ist ja immer... genauso wenig wie auch alle anderen. Wenn ihr Lust habt, dann können wir, ich bin jetzt fertig mit der Predigt, wenn ihr Lust habt, können wir da auch in der Gruppe drüber reden. Ich habe nochmal die Gründe ausgedruckt. Ich habe zwei Ausdrucke dabei. Ich kann auch die Folie nochmal hintun. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da drüber reden. Also ich kann natürlich nicht mit allen reden. Ich bin gern bereit, dass ich eine Gruppe leite als Nachgespräch. Ich weiß nicht, wie ihr das organisieren wollt, ob das Thema andere gar nicht interessiert. Dann weiß ich nicht, dann, ich denke, ihr macht ja nicht immer Predigt, Nachgespräch zum Thema. Vielleicht hat sich jemand anders vorbereitet. Also ich biet's an. Ich möchte nur bitten, dass die Gruppe, die bei mir ist, also nicht mehr als 10 oder 12 sind. Ansonsten kann man ja da auch ohne Moderator drüber sprechen. Also ich denke, zwei Zettel habe ich für zwei Gruppen dabei. Und wenn's noch mehr interessiert, dann kann ich die Folie nochmal hintun, wo die Gründe draufstehen, die Gründe für mangelndes Engagement.